Willkommen zum Thema Einfach erfolgreich verhandeln. Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres persönlichen PD Unlimited Audioseminars. Mein Name ist Wolfgang Böhnisch. Ich bin Experte für Verhandlungskunst. Ich werde Sie mit meiner umfassenden Trainer- und Verhandlungserfahrung durch die nächsten Stunden begleiten. Ich habe angefangen, professionell zu verhandeln als Polizist, war im Vertrieb der Pharmaindustrie und bin seit fast 10 Jahren als Trainer mit dem Thema Verhandeln selbstständig. Ich freue mich, Sie in den nächsten Stunden durch diese Trainingseinheit zu begleiten und mit Ihnen Ihre persönliche Weiterbildung voranzutreiben. Bevor wir starten, noch einige Hinweise. Die vom PD Unlimited überlassenen Dateien sind mit einer besonderen Kennzeichnung, sogenanntes Wasserzeichenverfahren, ausgestattet, das diese eindeutig als die vom PD Unlimited überlassenen Originaldokumente ausweist. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die wiedergegebenen Inhalte und Konzepte urheberrechtlich geschützte Materialien sind. Sie dürfen ohne ausdrückliche Zustimmung vom PD Unlimited nur insofern weitergegeben, verbreitet oder sonst in irgendeiner Weise öffentlich zugänglich gemacht, aufgeführt oder sonst wie wiedergegeben werden, entgeltlich oder unentgeltlich, wie das in den Vertragsbedingungen für den Bezug von Waren und sonstigen Leistungen in unserem Onlineshop ausdrücklich erlaubt ist. Unter anderem ist dort geregelt, dass es bei Einhaltung von dort genau definierten Bedingungen einem Unternehmen gestattet ist, die Dokumente an seine Mitarbeiter weiterzugeben. Wir weisen darauf hin, dass zu Widerhandlungen strafrechtliche Konsequenzen sowie Schadenersatzansprüche vom PD Unlimited nach sich ziehen können. Als Autor dieses Programmes gilt der jeweilige Trainer. Er hält die Urheberrechte und ist inhaltlich verantwortlich. Die Nutzungsrechte für dieses Audioseminar liegen bei PD Unlimited und Sie als Inhaber erwerben Nutzungsrechte in dem Umfang wie beim Kauf in unseren AGBs anerkannt. Sollten Sie dieses Audioseminar als Fahrer eines Fahrzeuges, das am öffentlichen Verkehr teilnimmt, anhören, so beachten Sie bitte die Verantwortung für die Einhaltung der Verkehrsregeln sowie die sichere Bedienung des Gerätes. Und hier noch ein paar Tipps zu Ihrer Arbeit mit dem persönlichen Weiterentwicklungssystem von PD Unlimited. Während des Durcharbeitens Ihres Audioseminars werden Sie einerseits neue Erkenntnisse aufbauen, andererseits werden Ihnen bereits bekannte Themen wieder bewusst werden. Dabei bestimmen Sie Ihr Lerntempo selber. Darüber hinaus werden Sie durch gezielte Wiederholungen des Audioseminars oder Teilen davon Ihre Erkenntnisse immer weiter festigen. Überall. Jederzeit. Unlimited. Nachdem Sie mit Ihrem PD Unlimited Audioseminar die Grundlagen gelegt haben, können Sie diese in einem unserer Praxisworkshops vertiefen. Hier liegt der Schwerpunkt dann auf dem Trainieren und Üben unter Leitung des erfahrenen Trainers und Sie werden alles auf Ihre Situation und Bedürfnisse anpassen. Dabei erhalten Sie persönliches Feedback sowie Tipps für eine erfolgreiche Umsetzung in Ihrer täglichen Praxis. Abschließend werden Sie dann mit gezielten Wiederholungen des Audioseminars die erlernten Fähigkeiten festigen, denn Sie haben nun das Verständnis für die Materie und werden sich so nach und nach weiter verbessern. Wir von PD Unlimited sind der Überzeugung, dass Sie sich mit unserem innovativen System für die bestmögliche Plattform für Ihre persönliche Weiterentwicklung entschieden haben. Wir wünschen Ihnen all den Erfolg, für den Sie bereit sind zu arbeiten. So, da bin ich wieder. Jetzt geht's los. Um Ihre Zeit möglichst effektiv einzusetzen, empfehle ich Ihnen, dieses gesamte Audioseminar einmal vollständig anzuhören. Sicher wird nicht alles von dem, was ich Ihnen jetzt präsentiere, neu sein. Vielleicht sind Sie dem einen oder anderen Thema in Ihrer bisherigen Karriere schon einmal begegnet. Nutzen Sie die Gelegenheit zur Vertiefung dieses Themas oder spulen Sie einfach vor. Versuchen Sie das mal in einem normalen Seminar. Neue Themen dagegen können Sie sich in aller Ruhe und so oft Sie wollen anhören. Und Sie werden feststellen, dass einige Themen für Sie momentan wichtiger sind als andere. Das ist vollkommen okay. Vergleichen Sie dieses Audioseminar einfach mal mit einem Buffet. Ein Buffet, das immer frisch bleibt und nie abgebaut wird. Nehmen Sie sich das, was Sie jetzt wollen und brauchen. Und wenn Sie das verdaut haben, holen Sie sich den nächsten Gang. Für alle Themen gilt, Ich werde Sie am Ende jeder Einheit auffordern, sich Gedanken zu Ihrer eigenen Situation in Ihrem Alltag zu machen. Schreiben Sie sich Ihre Ergebnisse auf und notieren Sie sich darüber hinaus auch Ihre Fragen. Wenn Sie wollen, werden wir später im Praxisworkshop darüber reden und ich werde Ihnen Ihre Fragen dann gerne persönlich beantworten. Bedenken Sie bitte Folgendes. Dieses Audioseminar ist eine ganz bequeme Art, etwas dazuzulernen. Nur, zuhören alleine reicht nicht. Lernen geht eben nicht durch Osmose, sondern ist mit Arbeit verbunden. Und zu den üblichen organisatorischen Dingen. Pause können Sie machen, wann Sie wollen. Rauchen ist gestattet. Und Ihr Handy können Sie gerne anlassen. Insbesondere, wenn Sie es gerade als Abspielgerät benutzen. Lassen Sie mich an dieser Stelle einmal erläutern, wie Lernen funktioniert. Machen wir erstmal ein Beispiel. Wenn ein kleines Kind ins Auto krabbelt und im Auto mit Lenkrad, mit Schaltknüppel, Handbremse und den Pedalen da unten rumspielt, dann weiß das Kind noch gar nicht, dass es überhaupt nicht Auto fahren kann. Das ist das, was wir das unbewusste Nichtwissen oder auch die unbewusste Inkompetenz nennen. Das heißt, das ist eine Situation, in der ich noch gar nicht weiß, dass es das Wissen überhaupt gibt. Also ganz einfach. Ich weiß überhaupt nicht, dass ich keine Ahnung habe. Das ist manchmal gar nicht schlecht. Der nächste Schritt ist dann der Übergang zur bewussten Inkompetenz. Das kann schon unangenehmer werden, denn da weiß ich auf einmal, dass ich keine Ahnung habe. Also das ist dann der, sagen wir mal, 14-jährige Jugendliche, der im Auto rumklettert und sich mal auf den Fahrersitz setzt. Der weiß, dass er nicht Auto fahren kann, weil er seine Eltern und Erwachsene schon oft dabei beobachtet hat. Er wird vorsichtiger vorgehen. Denn er hat jetzt durch das Zusehen gelernt. Es ist schwierig. Und deswegen hat er jetzt eine bewusste Inkompetenz. Er weiß, dass er es nicht kann. Als 17-Jähriger geht er dann in die Fahrschule und er erarbeitet sich das Autofahren. Sowohl in der Theorie als auch in der Praxis. Weil das nicht von heute auf morgen geht, sitzt jemand daneben, der auch eingreifen kann, wenn mal was schief geht. Und in diesem Lernprozess machen eben die Fahrschüler etwas ganz bewusst durch. Sie erwerben sich bewusst das Wissen. Sie erwerben sich bewusst Kompetenz. Sie können dann einigermaßen Auto fahren und wissen es auch. Im Laufe der Zeit kommt es dann, um bei unserem Beispiel mit dem Autofahren zu bleiben, zur Stufe der unbewussten Kompetenz. Routine kommt ins Spiel. Das heißt, Sie denken nicht mehr nach, wenn Sie ins Auto einsteigen. Sie schauen nicht mehr nach rechts unten, wo der erste Gang ist und sind auch nicht mehr unsicher mit Ihren Füßen. Sie suchen nicht die Kupplung, sondern, vor allen Dingen, wenn Sie mit dem Auto fahren, mit dem Sie es gewöhnt sind, das geht dann alles wie von alleine. Jetzt haben Sie also in der vierten und letzten Stufe des Lernprozesses ein Können erworben, das Sie ganz bewusst umsetzen, die unbewusste Kompetenz. Es kommt dann aber im Laufe der Zeit etwas, das wieder gefährlich werden kann. Und wir können, so erstaunlich das auch klingen mag, über dieses Stadium hinaus wieder in die Stufe 1 zurückfallen, also diese unbewusste Inkompetenz. Ich habe vor über 30 Jahren meinen Führerschein gemacht und ich habe neulich in der Zeitung gelesen, dass es da wieder einige neue Regelungen in der Straßenverkehrsordnung gegeben hat. Und ich darf Ihnen sagen, ich habe das nicht alles gewusst. Und da ist mir mit einem Schlag klar geworden, ich habe gar nicht gewusst, dass es das gibt. Sehen Sie, und da sind wir wieder, zumindest für diesen Bereich dieser neuen Regelungen, die ich nicht kannte, in der unbewussten Inkompetenz. Ich habe nicht gewusst, dass es das gibt. Hier in diesem Seminar spielt das alles folgende Rolle. Ich möchte Sie erst einmal ganz bewusst in den Bereich des Bewusstmachens hineinführen. Nehmen Sie sich von dem, was ich Ihnen hier anbiete, an verschiedenem Wissen und Techniken, einfach das heraus, was im Augenblick für Sie interessant ist, was Sie jetzt gerade anspricht. Das ist sozusagen wie am Buffet. Das, worauf Sie gerade Hunger haben, oder vielleicht das, wo Sie sagen, Mensch, das kann ich jetzt gerade wirklich gut gebrauchen. Das ist auch das Richtige. Und das sollen Sie sich bewusst machen. Es wird dann so sein, dass, ähnlich wie in der Fahrschule, eben das reine Bewusstmachen nicht ausreicht, um auch wirklich Kompetenz zu haben. Denn in unserem Seminar reden wir über den Umgang mit anderen Menschen. Das sind Kommunikationsdinge und die bedürfen eben einer ganzen Menge Übung. Das ist genau der Grund, warum wir für unsere Audioseminare dann im Anschluss passend sogenannte Workshops konzipiert haben. Wo also das, worüber wir hier reden, einfach mal in einer Übungs- und Trainingsatmosphäre ausprobiert und angewendet werden kann. Und das ist eben gerade bei Kommunikationsthemen so verdammt wichtig zu üben. Wie im Sport. Wenn ich mir nur anschaue, wie die Tennisprofis ihre 180 km/h Aufschläge machen, dann heißt das zwar, dass ich das weiß und dass ich das kenne, aber das heißt noch lange nicht, dass ich das auch selber kann. Da muss ich eine ganze Menge für trainieren. Wichtig ist zuerst mal das Bewusstmachen. Mit Hilfe dieses Audioseminars werden Sie schon eine ganze Menge mehr wissen, als Ihre Verhandlungspartner das üblicherweise tun. Kommunikation hat immer zwei Seiten. Schauen Sie nicht nur auf sich, was Sie alles noch anders, noch besser machen könnten. Fangen Sie erst einmal an und interpretieren Sie die andere Seite, die Verhandlungspartner. Und das wird Ihnen in Ihrer täglichen Arbeit schon eine große Hilfe sein, Schritt für Schritt.